Wenn die Börsianer tanzen, heben sie verzückt das Bein, lassen dann in den Bilanzen auch mal fünfe gerade sein. Ihre spitzen Köpfe wackeln, schwer gerötet aufs Parkett. Und gewisse Damen dackeln hinterher und sind sehr nett. Manchmal nehmen sie ein Näschen, wenn der Kurs sie mal verkohlt. Mieten sich ein dralles Häschen, das ihnen den Arsch versohlt. Denn dann scheißt sich's wieder besser auf den dummen Rest der Welt. Ach, schon immer lief ins Messer, wer's nicht mit den Siegern hält. Ja, sie spielen Gott und wir kaufen wie die Lämmer fromm. Zwar bankrott, doch voller Gier, Aktien der Telekom. Manchmal springen sie aus Fenstern, wenn der Dow Jones wieder fällt. Dann gehören sie den Gespenstern der Betrogenen dieser Welt. Meinetwegen sollen sie springen, muss nicht nur ein Freitag sein. Wünsche glückliches Gelingen und mir fällt ein Grablied ein. Wenn die Börsianer tanzen, heben sie verzückt das Bein, lassen dann mit ihren Schranzen auch mal fünf Grad.